Während das Kriegstrommeln immer lauter und immer aufdringlicher, immer unverschämter wird, seit der sogenannten Sicherheitskonferenz Januar 2014, die noch einmal kräftig zum Paukenschlag ausgeholt hatte, sind die militärischen Beteiligungen der BRD zunehmend konkreter geworden. Die Vorbereitung der Bevölkerung auf die kommenden Kriege geht dabei in den realen Krieg über. Die Beteiligung der Psychologen an dieser Entwicklung müssen wir, sollten wir diskutieren. Klar ist einerseits, dass diese Vorbereitung der Bevölkerung beinahe alle Felder des gesellschaftlichen Alltags einbezieht, dass sie auf den verschiedensten Ebenen läuft und dass sie die unterschiedlichsten Methoden und Gesichtspunkte berücksichtigt. Ich möchte aber die psychologische Seite ins Zentrum stellen, weil es sich hier ja um eine psychologische Veranstaltung, eine Veranstaltung von kritischen Psychologen handelt. Um die psychologische Seite dieser Vorbereitung ins Zentrum zu rücken, stütze ich mich auf einen Beitrag, der inzwischen schon fast 50 Jahre zurückliegt, und zwar aus dem Jahr 1967, in dem damals die psychologische Frage genau in der richtigen Weise herausgearbeitet wurde, nämlich indem sie als politische behandelt wurde. Es handelt sich um den Artikel »Ist der Mensch zum Frieden reif?« von Peter Brückner, 1967. Peter Brückner, einigen wird er nicht bekannt sein, hat in einer Zeit gelebt, in der er sich heute wieder zurückversetzt fühlen müsste, wenn er wieder käme. Er hat die Wiederbewaffnung der BRD, so nannte man das damals, miterlebt und diese Wiederbewaffnung begleitende Frage der Erziehung zum Frieden. Heute erleben wir den Wiedereinsatz dieser Wiederbewaffnung, den man heute konsequent Friedensmission nennt. Ist das das damals vorgegebene Ziel der Erziehung zum Frieden gewesen? Aktuell erleben wir gleichzeitig einen anderen Zeitvergleich, nämlich den mit 1914. Die Frage der Schuld am Krieg von 1914 wird wieder aufgerollt. In dem umstrittenen Buch »Die Schlafwandler« wird die Schuld auf die kriegführenden Mächte gleichsam gleich verteilt und damit abgenommen. Denn wie Schlafwandler seien sie in den Krieg getaumelt. Wir hatten das früher schon mal ähnlich gehört, damals hieß es geschlittert. Aber der Unterschied könnte es nicht sein, dass wir uns darin wiedererkennen, wie in einem Spiegel, wenn die Mächte durchaus keine Schlafwandler sind, sondern sehr bewusst den Krieg planen könnten, nicht vielleicht wir gemeint sein, die von all dem nichts mitkriegen, von den Planungen der Militaristen, meine ich, die wir den Mächtigen gar nicht zutrauen. Sicher wollte Clark, der Autor dieses Buchs, diejenigen von Schuld freisprechen, die den Krieg gemacht haben. Aber er gehört ja nicht zu dieser Klasse. Er schreibt nur über sie. Also schreibt er aus seinem Horizont und mit seiner Perspektive. Also schreibt er letztlich über sich und seine Klasse. Zu dieser Aufarbeitung oder zu diesem Aufgreifen des Themas unter dem Titel Schlafwandler passt, dass dieser Titel bereits der Titel einer Romantrilogie aus der Zeit zwischen 1928 und 1931 gewesen war. Es war ein Roman von Hermann Broch über den Verfall der bürgerlichen Gesellschaft zwischen 1888 und 1918, mit den Figuren eines Leutnants, eines Kaufmanns, eines Buchhalters und eines Intellektuellen, indem er praktisch diese Nichtvorbereitung auf den Krieg, diese Ahnungslosigkeit der Bevölkerung, nicht der kriegsführenden Mächte beschrieben hat. Entgegen der Vornahme des Projekts einer Erziehung zum Frieden, die Brückner damals noch vor Augen hatte, ist er in seinem Aufsatz davon ausgegangen, dass man nicht zum Frieden erziehen muss. Im Unterschied also zu dieser Pädagogik, Friedenspädagogik, sondern erziehen muss man, und zwar planvoll, zum Krieg. Dass man zum Krieg erziehen muss, scheint den Damen und Herren, die Krieg führen wollen, die Krieg führen müssen, allmählich schmerzlich bewusst zu werden. So schreibt der Zeitredakteur Jochen Bittner bereits November 2013 in einem Beitrag für die New York Times über die mangelnde Kriegsbegeisterung in Deutschland. Moralische Reflexe die in Paris noch vorhanden sind, funktionieren in Deutschland nicht mehr. Die deutsche Regierung wird stets stärkere Überzeugungsarbeit leisten müssen als in jedem anderen Land. Diese Überzeugungsarbeit ist der Deckname für die notwendige Erziehung zum Krieg, von der immer häufiger die Rede ist. Das Spiel, das uns dabei vorgeführt wird, ist das, die Presse ist es, die die Politik vor sich hertreibt. Die Schmähe, die sie über Westerwelle ausgeschüttet hatte, er habe in Libyen nicht forsch genug zugepackt, bis hin zum Interview von Cornelius, dem Chefkriegsstrategen der Süddeutschen, mit Steinmeier, in dem dieser, also Steinmeier, den Moderaten spielt, gegenüber der Ungeduld der Presse, deren Rhythmus die Politik nicht folgen könne. Obwohl er sich doch genügend klar von Westerwelles Kultur der Zurückhaltung, wie er das nennt, abgegrenzt hatte. Zitat von Steinmeier: Deutschland sei zu groß, um die Weltpolitik nur zu kommentieren. Es werde zu Recht von uns, also uns Deutschland, erwartet, dass wir uns einmischen, dass sich Deutschland stärker in der Welt engagiert. Verantwortung übernehmen wird das seit dieser Zeit genannt. Und die Hauspolitologen sind mit großen Standardwerken zur Hand, wie der Berliner Mann Herfried Münkler mit einem 900-Seiten-Schinken Der große Krieg. Im Interview mit der Süddeutschen erklärt er, Zitat: Es lässt sich kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die Vorstellung hat, wir sind an allem schuld gewesen. Und in der FAZ, in der Frankfurter Zeitung, machte er klar, was er damit meinte, wenn er behauptete, Zitat, dass die deutsche Führung 1918 tatsächlich keine politischen Kriegsziele hatte. Da hat Clark schon ordentlich Vorarbeit geleistet. Auch er hat bestritten, dass eine Notwendigkeit bestehe, eine Rangordnung, Zitat von ihm, der Staaten nach ihrem jeweiligen Anteil an der Verantwortung für den Kriegsausbruch aufzustellen. Aber auch Jan Morris wird gern zitiert, als Stanford-Historiker, mit der These, Krieg sei als Triebfeder des Fortschritts notwendig. Den Krieg könne keine Außenpolitik aus dem Denken verbannen, doziert Steinmeier. Das sei bloße Empörungsrhetorik, die sich auf eine Kritik der Zustände in der Welt reduziere. Sie führe zu Abschottung und Sprachlosigkeit. Die Diffamierung der Mahner und der Gegner des sogenannten letzten Mittels, das immer mehr zum ersten gemacht zu werden scheint, gehört zu dieser Überzeugungsarbeit genannten Erziehung. Die Umkehrung der Tatsachen, die Verdrehung. Eines der zentralen Projekte dieser Indoktrination ist die Ausstellung Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme, ausgerichtet vom Münchner Institut für Zeitgeschichte, dem Deutschlandradio Kultur und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Sie soll in den Foyers von Rathäusern, Volkshochschulen, Stadtbibliotheken, Schulen oder Kirchen gezeigt werden und die Geschichte Europas des 20. Jahrhunderts als dramatische Geschichte zwischen Freiheit und Tyrannei, zwischen Diktatur und Demokratie erzählen. Sie steht zugleich in der Tradition der sogenannten Aufarbeitung, die immer weiß, wo die Schuld zu suchen ist, wenn nicht bei den Eliten, dann eben gerne bei der Bevölkerung. So läuft nicht nur die allgemeine Verarbeitung des Nationalsozialismus, sondern bereits die der Schuld am Krieg von 1914. Am 24. Januar in der Berliner Dépendance der Körperstiftung soll Mückler doch tatsächlich gesagt haben, dass die deutschen politischen Akteure aus Angst vor der Bevölkerung sich für den Krieg entschieden haben. Sie hätten unter dem Druck der Massen gestanden. Diese Massen hätten noch bis Juli 14 für den Frieden demonstriert, doch das sei zusehends gekippt. Die Massen, die auf Erlösung durch den Krieg gehofft hätten, setzen die politischen Akteure unter Druck. Die hätten sich gefürchtet, ohne Krieg vor die Bevölkerung treten zu müssen. Es habe kein Zurück gegeben. So Münkler in der Körperstiftung. Dieses der Bevölkerung die Schuld für das Versagen oder für die Absichten der Politik, dann, wenn sie fehlgeschlagen sind, zuzuweisen, hat auch Alfred Adler bewegt, den Ihnen sicher bekannten, der Ihnen sicher bekannte Paria der Psychoanalyse. Er hat in dieser Frage eine glühende Streitschrift zur Verteidigung des Volkes verfasst, Die andere Seite heißt sie, von 1919, die ihm einen, wenn nicht den, ersten Ehrenplatz unter den kritischen Psychoanalytikern verschafft haben müsste, wenn diese, die Psychoanalyse, sich denn auf eine kritische Tradition im Ernst beziehen wollte. Die Diffamierung der Kriegsgegner hat ausgerechnet der Pastor unter unseren Präsidenten höchste Staatsweihe verliehen. Dass es wieder deutsche Gefallene gibt, ist für unsere glücksüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen. Oder war es nicht Fischer, der der verantwortungslosen Bevölkerung mit Auschwitz-Moris beizubringen versuchte? Joachim Kepner, den ich bereits zitiert habe, schreibt in der Sonderzeitbeilage der Süddeutschen zur Münchner Sicherheitskonferenz unter der Überschrift der deutschen Glück und Seligkeit, Zitat, die Bundesbürger leben in einem Zustand nie gekannten Friedens. Seltsam nur, dass sich so viele Deutsche dieses historischen Glückszustands so wenig bewusst sind. Und ohne Verständnis dafür, wozu man denn eigentlich noch Soldaten braucht. Sie stellen keinerlei Bezug her zwischen der Militärmission in Afghanistan und der Sicherheit des eigenen Landes. Im Gegenteil, in ihrer Wahrnehmung ist der Einsatz des Militärs die eigentliche Ursache für all die schlimmen Nachrichten von Anschlägen und gesteinigten Frauen, von der beschämenden Gleichgültigkeit vieler Deutscher gegenüber den Opfern der Massaker, Massenvergewaltigung und Vertreibung, einmal ganz abgesehen. Und die zynische Drohung, Zitat, es ist gut möglich, dass die Debatte unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen aus ihrer weltfremden Diskussion herausgerissen wird, dann nämlich, wenn sie wirklich wieder deutsche Soldaten an die Brennpunkte dieser verwundbaren Welt schickt. Diese Überzeugungsarbeit genannte Erziehung zum Krieg muss, wie Brückner festgestellt hat, die natürliche Menschlichkeit und Unbefangenheit erst beiseite schaffen, die der Bereitschaft zum Krieg entgegensteht. Diese Unbefangenheit und natürliche Menschlichkeit sieht Brückner in Bardamü verkörpert, einer Figur aus Celines großem Roman über den Ersten Weltkrieg mit dem Titel Reise ans andere Ende der Nacht. Diesem Bardamü erscheint es an der Front im Ersten Weltkrieg völlig unbegreiflich, dass er Menschen töten soll, die er nicht kennt und von denen er nicht gekannt wird. Er muss also erst erzogen werden. Brückner setzt diese Erziehung gleich mit der Verhinderung der sozialen Reife. Soziale Reife, sagt er, ist per se friedlich. Im Krieg läuft diese Erziehung zur Verhinderung der sozialen Reife sehr schnell. Denken Sie, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an den Film Deutschland, bleiche Mutter von Helmer Sanders und Walter Höllerer mit der unvergleichlichen Eva Mattes. In dem Film wird ausdrücklich vorgeführt, der Krieg macht den Soldaten zu einem Verletzten, zu einem Wütenden, zu einem beschämten Menschen, zu einem Besiegten. Das psychotraumatische Belastungssyndrom, dessen wegen die Psychologen an die Front geworfen werden, ist tatsächlich ein bloßes Symptom und macht die Ungeheuerlichkeit deutlich, die es bedeutet, diesen Protest des beschämten Menschen mit psychotherapeutischen Mitteln zum Schweigen bringen zu wollen. Krieg sei des Menschen nicht würdig, sagt einer, der die Zeichnungen zu Celines Roman angefertigt hat. Bardamü, so sagt Brückner, hängt an nicht so sehr wie am eigenen Leben. Wollte man ihn zum Töten erziehen, so müsste er lernen, das Leben ist der Güter höchstes nicht. Erster Lernschritt. Diese Erziehung ist vollendet, wenn der Einzelne seiner eigenen Lust und seinem eigenen Leben ganz entfremdet ist, wenn er Schlagworte verinnerlicht hat wie lieber Tod als Rot, lieber Tod als Sklave. Es geht bei dieser Erziehung also um die Heranbildung, wie Brückner meint, eines schwachen Ich, das einem fetischartigen Wir, in einem fetischartigen Wir seine pathologische Stütze findet. Die wichtigste Voraussetzung bzw. Vorbereitung zu diesem Erziehungsschritt ist die nationalistische, nämlich das Vorurteil, dass das eigene Vaterland, die eigene Muttersprache etwas ganz Besonderes sein, und zwar verbunden mit der Abwertung fremder Nationen, Kulturkreise und Sozialsysteme. Der eminent praktische Charakter des nationalen Vorurteils für die Träger von Herrschaft ist, es bereitet den Einzelnen zum Töten der Feinde vor, die außerhalb der eigenen Machtgrenzen leben und nicht innerhalb, und es baut zugleich Dämme gegen Revolution oder Bürgerkrieg im eigenen Land. Insofern müssen wir alle erzogen werden, nicht nur die Soldaten, erzogen zum Töten im Krieg, an der Front, und erzogen zur Zustimmung zum Töten oder Zustimmung zum Krieg hinter der Front und vor dem Krieg. An den Anblick von deutschen Gefallenen gewöhnt werden, um mit den Worten unseres Bundespräsidenten zu reden. Notwendig ist in jedem Fall eine Heroisierung des Tötens. Durch die Behauptung, man müsse sterben können für das, woran man glaubt. Das ist auch die Inschrift auf vielen Kriegerdenkmälern. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Das Wesen des soldatischen Berufs liegt darin, andere umzubringen, beziehungsweise Befehle dazu zu geben. Es gehört aber zum Handwerkszeug der Erzieher, sich unklar und emotional auszudrücken. Deshalb sagen sie uns, wir sollen sterben können für das, woran wir glauben. Meinen aber, wir müssten töten können für das, woran wir glauben und nicht für das, was wir wissen. Also das heißt, sich abspeisen lassen mit abstrakten ideologischen Behauptungen, statt auf ihre Konkretisierung zu drängen. Und man muss dafür sorgen, dass diese Abstrakter wie Vaterland und so weiter für uns real werden. Das einzig als realer als das einzig Konkrete, was wir haben, nämlich die vielen Menschen, in deren Mitte wir leben, alle gleich verletzlich wie wir, leidend wie wir, sich erheiternd wie wir. Der nächste Schritt, Erziehung zum Töten, muss sich durch das ganze Leben hindurch fortsetzen. Über die Medien werden wir daran gewöhnt, an die Ubiquität des Krieges und an die Scheinrealität solcher Abstrakter wie Vaterland, Nation, Verantwortung und so weiter. Und die Vorurteile gegen potenzielle Feinde werden sorgfältig gepflegt. Um unsere kritische Wachsamkeit zusätzlich einzuschläfern, spricht man, was die strategischen Pläne der eigenen Militärs angeht, nie von Angriff, sondern von Verteidigung, von Vorwärtsverteidigung, von Friedensintervention oder von robuster Friedensintervention, nicht vom Krieg, höchstens von Ernstfall. Zugleich wird der Einzelne darauf vorbereitet, unsinnige Behauptungen zu glauben, zum Beispiel, er müsse bereit sein, dafür zu kämpfen, damit seine Familie nicht dem tödlichen Angriff einer feindlichen Macht ausgeliefert sei. Der nächste Schritt, eine planmäßige Verkleinerung oder Verharmlosung des Leidens, eine Diffamierung von Lust. Verharmlosung des Leidens, am bekanntesten über die Formel, für einen Mann sei es feige, zu weinen, wenn er leidet. Wir werden also darauf interessiert, sogenannten Mut für einen Wert zu halten, das heißt Bewältigung und Bestehen von Gefahren, möglichst ohne Prüfung, ob man die Gefahren nicht besser vermeiden könnte. Diffamierung der Lust als anstößig ist ein bekanntes Instrument der Erziehung. Die Erziehung darf niemals zulassen, dass wir eine neue Moral entwickeln, nämlich jene, dass die zur Erziehung des Friedens unabdingbar wäre, eine Moral, einander so viel Befriedigung zu bereiten, wie es uns möglich ist. Ob wir eine Ahnung von dieser Moral haben könnten, können wir in den konkreten Beziehungen unseres Alltags prüfen oder ob die schon unter die Räder der Konkurrenz gekommen ist. Immer noch wird Sexualität, also unter dem Titel Kindesmissbrauch zum Beispiel, stärker geahndet als Schlagen. Prügel sind Mittel, den zu schwächen, meistens den Schwächeren, und ihn zu erniedrigen. Die Schule zeigt also gegenüber der Aggressivität der Schüler die Großzügigkeit der Unterdrückung auf Kosten der Schwachen. Alle diese vier Schritte müssen geschützt werden, sowohl von der kritischen Analyse der Vernunft als auch vor dem spontanen Protest unseres Lebensgefühls. Der Weg dazu ist bekannt, ein Aufbau des Gewissens, das Jesus rüttelt an den Leitwerten, Pflicht, Vaterlandsliebe, Gehorsam und so weiter, ahndet, indem es Schuldgefühle macht. Und die Prüfung, ob es denn auch rechtens sei, was die Pflicht von uns fordert, nicht seine Sache sein lässt, sondern von Autoritäten vorentscheiden lässt. Der anständige Bürger hat gelernt, dass in manchen Situationen gehorsam sein muss, aber er hat nicht gelernt, den Zustand einer Gesellschaft, die Gehorsamsforderungen benötigt, kritisch zu hinterfragen. Was Brückner hier aufzählt, heißt eigentlich bereits der zivile, der ganz normale Alltag ist bereits Vorbereitung zum Krieg, beziehungsweise Vorbereitung, dem Krieg zuzustimmen. Andererseits erscheint uns dieser Alltag gar nicht so militarisiert. Und wenn wir die Ereignisse der letzten Monate Revue passieren lassen, es war durchaus atemberaubend, wie schamlos, unverantwortlich an der Eskalationsschraube gedreht wurde, also eine kriegerische Stimmung erst noch erzeugt wurde. Zunächst war man nur sprachlos, wie militärisch die Menschen auf dem Maidan gegeneinander vorgegangen sind, und zwar die, die uns das Fernsehen gezeigt hat. Steinmeier war dagegen ja noch der hehre Friedensengel. Wäre er nicht eingeschritten, hätte es weitere Tote gegeben. Doch zeigt so zu denken nicht, wie weit die natürliche Menschlichkeit und Unbefangenheit bereits zerstört ist oder zumindest eingeschüchtert ist. Die von Brückner als die Voraussetzung jener sozialen Reife betrachtet wird, die er für ein Leben in Frieden für notwendig erachtet. Die Vorstellung nämlich, dass Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates nicht mehr als Rechtsbruch zu bezeichnen ist und damit als asozial, sondern gerechtfertigt, und zwar gerechtfertigt durch eine Opposition, bei der nicht mehr gefragt wird, mit welchen Mitteln und für welche Ziele kämpft sie, auf wessen Seite sie steht, von wem gefördert, von wem aufgebaut, von wem finanziert. Stattdessen wird Opposition unbesehen mit Freiheit und Demokratie assoziiert und sehenden Auges werden die Mittel verleugnet, mit denen diese Freiheit und Demokratie erkämpft zu werden behauptet wird. Man würde verleugnen, dass diese Einmischung lange vor Steinmeiers Auftritt bereits mit Westerwelles Erscheinen sichtbar geworden war. Spätestens mit der gezielten Rekrutierung von Glitschko und anderen durch die Adenauer Stiftung und vielleicht noch andere begonnen hatte, die dadurch zu jedem Vorgehen ermutigt und bestärkt worden waren, die Steinmeiers Eingreifen als friedensstiftend erscheinen ließ. Wir würden verleugnen, dass wir von den Medien zu Lackaffen eines schamlosen Spiels gemacht worden waren und immer weiter werden, das sich hinter vorgeblicher Verantwortung versteckt. Warren Buffett hat Furore gemacht mit feiner Feststellung, es ist Krieg. Gegen die Bevölkerung könnte man übersetzen. Klassenkrieg war Warren Buffetts Ausdruck. Und, wie er weiter sagt, es ist meine Klasse. Die Klasse Warren Buffetts, die gewinnt. Nicht besser als durch diesen Ausdruck könnte man auch das Handeln der herrschenden Klasse in Deutschland auf den Begriff bringen. Sie machen, was sie wollen, egal wie schlecht es der Bevölkerung dabei geht. Nicht nur die Banken, auch der Staat macht. Er macht nicht, was er könnte und sollte, sondern er macht, was er will. Die EU unterläuft die bestehenden Arbeitsrechte, das Recht auf gerechte, sichere, gesunde Arbeitsbedingungen, auf gerechtes Arbeitsentgelt, auf die Freiheit der gewerkschaftlichen Organisation, auf Kollektivverhandlungen, auf soziale Sicherheit, auf die Würde am Arbeitsplatz. Und zwar durch die Deregulierung der Wirtschaft und der Finanzwelt mit Hilfe von Privatisierungen und internationalem Lohndumping. Ab 2003 bereits mit Hilfe der Hartz-Gesetze. Abschaffung von sogenannten Investitionshemmnissen nennt man das heute. Solche Praktiken werden von der EU und dem IWF, den südeuropäischen Krisenstaaten, bei den Rettungsmaßnahmen und Strukturanpassungsprogrammen zur Auflage gemacht. Der Staat ist nicht hilflos, er stellt sich zur Verfügung. Auch am Beispiel der NSU kann man das sagen. Auch sie machen, was sie wollen, haben gemacht, was sie wollen und führen den Staat vor. Er lässt sie gewähren, ließ sie gewähren. Auch der Staat hält sich an keine Regeln mehr, auch gerade nicht, wenn es um Kriege geht. Das Kriegsrecht wird permanent gebrochen, vom Friedensrecht ganz zu schweigen. Von Stuttgart 21 bis Blockupy Frankfurt, von Dresden bis Hamburg lassen die Polizeieinsätze an Brutalität nicht nach. In Sachsen-Anhalt diskutiert die CDU-SPD-Regierung deshalb über zunehmende Gewalt gegen Polizisten. Kriegsvorbereitung ist auch Kriegserklärung gegen die eigene Bevölkerung bzw. deren Fortsetzung mit anderen Mitteln. Dies, insofern ist der Krieg gegen die Bevölkerung bereits im vollen Gange. Und er wird von den Medien vorgeführt, exemplarisch, indem man die Linke vorwirft. Nehmen Sie das Beispiel Lanz und Jörges gegen Sarah Wagenknecht. Auch das ist eine Erziehung zum Krieg. Man darf Kritiker der Vorbereitung zum Krieg wieder fertig machen. In einem außergerichtlichen, hochnotpeinlichen Verhör vor Zuschauern wie im Mittelalter. Alle Medien mit Anspruch haben diesem Schauprozess Beifall geklatscht. Von der Taz über die Zeit, die Süddeutsche, die Faz, die Spiegel bis zum Tagesspiegel.